الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا، فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. مغنى شفاستم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ein paar Worte, inshallah, an die Imame und an die Leute, die in der Moschee arbeiten oder zuständig in der Moschee sind. Wir sehen das leider, dass viele Jugendliche in der Moschee kommen. Und leider diese Jugendlichen, die in die Moschee kommen und so, wir achten nicht auf sie. Wir gewinnen sie nicht, dass die in unserer Moschee bleiben, dass die unsere Moschee lieben. Und das hat manche, das hat einige Gründe, einige davon zu nennen, inshallah. Das erste, was wir als Grundlage nehmen müssen in dieser Religion, dass diese Religion den Schwachen immer berücksichtigen sollte. Dass derjenige, der kein Wissen hat, entschuldigen muss. Al-Uzr bil-Jahl. Dass jemand, der kein Wissen hat, der in seinem Verhalten sehen wir schon, dass er, wenn er Wissen hätte, er würde das nicht machen. Wenn er gescheit wäre, würde er es nicht machen. Dann müssen wir gucken, wie wir mit diesem Menschen umgehen können. Es gibt Leute heute schon allein von seinem Chuluk, von seiner Wesensart, ist jemand, wenn du ihm eine Nasiha gibst. Ja? Stell dir mal vor, du willst, dass er beten geht. Ja? Aber ist jemand, er mag keine Nasiha. Und er mag vielleicht die Art und Weise nicht, wie du mit ihm redest. Wir müssen gucken, welche Methoden, welche Wege können wir finden, damit wir diese Kinder und diese Jugendlichen in unseren Moscheen gewinnen können. Wallahi, die Moschee ist so eine Art Mutter, die alle Muslime unter ihren Flügeln nimmt. Und wie kannst du als Bruder beten, Al-Khutbah hören, es genießen und dein Sohn oder vielleicht dein Nachbar sitzt da und er quält sich und seine Hüfte tut schon weh und er hat schon Rückenschmerzen und vielleicht schläft er ein, weil er kein einziges Wort versteht. Ist das heute möglich? Wir leben in Deutschland. Die meisten Jugendlichen heute sprechen auch Deutsch, verstehen die arabische Sprache nicht. Warum können wir nicht einen Teil machen, indem wir immer, wenn wir was sagen, dass wir es immer übersetzen? Dass wir jemanden in der Moschee haben, der kommt und sagt, der Imam will gerade was sagen. Yusuf, Khalil, Ahmed ist jemand, der immer an der Seite des Imams steht. Ich habe das in vielen Moscheen erlebt, wenn jemand redet, zum Beispiel kommt jetzt der Imam oder jemand vom Vorstand. Es sitzen jetzt mehrere Jugendliche, der im Vorstand redet jetzt auf Arabisch, dann sagt man, übersetzt das. Ach so, ist egal, die verstehen das schon. Subhanallah. Wenn du jetzt jemand bist, der Arabisch versteht, du kannst Arabisch lesen, du kannst verstehen, was da ist. Wir nehmen dich jetzt zu einem türkischen Khutbah, sitzt da und der Imam redet auf Türkisch. Und du sitzt da. Und wir sagen, dieser Dars dauert jetzt ungefähr 1,5 Stunden. Du verstehst aber kein Wort. Wie wird es dir gehen? Wie wirst du dich fühlen? Dann solltest du auch kapieren und verstehen, wie das Kind sich fühlt. Wie willst du, dass er seine Religion liebt? Wie willst du, dass er die Moschee liebt, wenn du ihm nicht was bietest, wo er sich daran festhalten kann? Ein Junge hat mir erzählt, subhanallah, der ist jetzt 22 Jahre alt und der hat damals einen Scheich gehabt, der ihm halt Koran und Arabisch beibringt und die haben aber nichts verstanden. Die haben natürlich diese arabischen Worte jetzt gelernt, ein bisschen Koran gelernt, aber die haben kein Arabisch verstanden. Und der hat mir gesagt, wir haben damals den Imam angefleht, er soll uns ein Hadith oder eine Geschichte über den Propheten Muhammad s.a.w. erzählen. Yani, guck mal, diese Sehnsucht. Erzähl mir bitte ein Hadith, erzähl mir bitte eine Geschichte. Wir in unserer Religion, wir dürfen niemanden vergessen. Rasul s.a.w. achtete auf den Blinden. Guck mal, der Koran offenbart einen Vers, in dem er den Propheten Muhammad s.a.w. sozusagen ermahnt, warum er den Armen gelassen hat. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. Die Geschichte ist, dass Abdullah ibn Maktum gekommen ist. Er war ein Blinder und er wollte dem Propheten Muhammad sallam was fragen. Aber bei dem Propheten Muhammad sallam waren reiche Männer, Leute mit Ansehen und Position. Also er wollte, dass sie den Islam annehmen. Als dieser gekommen ist, der Blinde radiallahu anhu, Rasul sallam hat keine Zeit für ihn gehabt. Warum? Weil er wollte den Islam stärken durch diese Männer. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, kümmere dich um diesen Blinden. Und wenn die rechtgeleitet werden sollten, dann ist das in der Hand von Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Und woher weißt du? Ha? Aber guck mal, wie der Blinde nicht vergessen wird. Und das ist unsere Aufgabe. Wenn ich in einer Moschee arbeite, du, mein lieber Bruder, der Imam, Jazakallahu khairan, und möge Allah subhanahu wa ta'ala dir in deiner Dawa helfen, ist es eine schwere Last. Wenn du jemand bist in der Moschee, guck dir alle Leute an, die in der Moschee kommen. Wenn wir jemanden haben in der Moschee, der behindert vielleicht ist, gehbehindert ist oder der kann, ha? Ich, ein, zwei, drei Leute, immer wenn dieser Mann reinkommt, ihr hilft ihm direkt reinzukommen. Guckt mal, das ist sein Platz, das ist das, wir helfen ihm. Wir haben einen Blinden, der reinkommt, der kennt den Weg nicht. Jemand geht zu ihm und hilft ihm in die Moschee zu kommen, er sitzt neben ihm. Wir haben ein paar Leute, die gar nichts verstehen, wir haben jemanden, der für sie übersetzt. Wir kümmern uns um jeden. Guck mal, der Islam ist eine große Familie. Und wenn du eine Familie hast, wirst du dich um alle kümmern? Oder wirst du dich nur um deine Frau kümmern und die Kinder vergessen? Oder wirst du dich um deine Kinder kümmern und um deine Frau vergessen? Du wirst dich um jeden kümmern. Deshalb, wir im Islam, sollten wir uns um jeden kümmern. Und gerade die Schwächeren, die Leute, die nicht die Möglichkeiten haben. Und unsere Kinder und unsere Jugendlichen sind die Garanten dieser Religion. Wenn ich sterbe und du stirbst, wer soll es weiterführen? Wer soll es weitermachen? Aber wenn wir ihm auch nichts beigebracht haben, können wir auch von ihm nichts verlangen. Und außerdem, ich will dir eine sagen, diese Religion ist eine Amana. Dann sei nicht jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber nicht vertrauenswürdig ist. Er hat dir diese Religion anvertraut. Das ist eine Amana. Dann solltest du diese Amana tragen und Wege finden, wie wir an diese Jugendlichen rankommen. Ich bin Imam, ich komme jetzt aus Palästina, ich komme aus Marokko, ich kann kein Arabisch, ich kann kein Deutsch, ich rede nur auf Arabisch. Was mache ich? Ich hole jemanden, der mir hilft, das zu übersetzen. Ich hole jemanden, der mir hilft, diese Leute zu erreichen. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sogar Sahaba geschickt, dass sie Hebräisch lernen. Der hat Leute geschickt, damit die Sprache der anderen lernen. Warum? Damit der Kontakt stattfindet. Damit wir an diese Leute rankommen können. Wir müssen manchmal die Sprache der anderen sprechen, damit wir sie erreichen. Und du siehst heute, ich konnte auch jetzt hier vor dir sitzen, ich konnte zum Beispiel Hochdeutsch sprechen und Begriffe benutzen und dann wirst du sagen, okay, das, was er sagt, scheint ja interessant zu sein, aber ich verstehe nicht, was er sagt. Habe ich was erreicht? Habe ich nicht erreicht? Dann sollte man machen, dass wir die Schwächeren immer berücksichtigen. Wallahi al-Azim, derjenige, der die Schwächeren beachtet, der wird die anderen nicht vergessen. Weißt du, warum Rasul sallam und jeder Prophet Schafshüter war? Hast du jemals verstanden, warum das so ist? Wollte Allah subhanahu wa ta'ala sie mit diesem Beruf erniedrigen? Nein. Die Gelehrten haben dazu gesagt, weil die haben in dem Moment gelernt, wie sie mit diesen Schafen umgehen und dass sie auf die achten müssen und wie sie, dass niemand von denen verloren geht. Guck mal, die lernen schon, Verantwortung zu tragen. Und so waren sie imstande, auch ein Volk zu führen, ihnen die Religion beizubringen. Warum? Weil sie haben, guck mal, da ist ein kleines Schaf und da ist ein großes Schaf und da ist ein krankes Schaf und da ist ein Schaf, der nicht mehr kann. Ha, die kümmern sich um alle. Und wenn sie Propheten sind, kümmern sie sich auch um alle. Und das müssen wir auch. Wir sind sozusagen die Erben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Von Abu Bakr und von Umar und von Talha und Zubair und all diese Sachen. Und wir haben gesehen, wie sie, subhanallah, wenn du die Sira liest, siehst du, dass diese Leute sich umeinander gekümmert haben. Die haben sich umeinander gekümmert. Und eine andere Sache, die Liebe. Wo ist die Liebe zu deinem Bruder? Rasul sallam sagt in einem Hadith, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Das ist auch eine Grundlage. Dein Iman ist nicht vollständig, solange das, was du dir gönnst, auch deinem Bruder gönnst. Wenn du jetzt jemand bist, der die das genießt, möchtest du nicht auch deinen Bruder, dass er genießt? Sheikh Abu Ishaq, Jazahullah Khairan, war einmal in Amerika, hat einen Vortrag da gemacht und er sagte immer, wenn ich geredet habe, weinten die Araber und so. Und irgendwann sind die Leute gekommen und haben gesagt, weinen. sagte, ich bin Amerikaner, ich bin aber Moslem. Warum übersetzt ihr das nicht für uns? Ich möchte auch so weinen wie mein Bruder, der neben mir sitzt. Dann haben sie einen Übersetzer geholt, der da übersetzt hat. Und dann sagte er, subhanallah, ich habe erzählt, dann weinten erstmal die Araber. Und dann wurde es übersetzt und dann weinten die anderen, die es nicht verstanden haben. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Mein Herz braucht auch Ermahnung. Mein Herz braucht auch Ermahnung. Ich verstehe die arabische Sprache nicht, aber ich möchte auch ermahnt werden. Ich möchte auch die Schönheit der Religion erleben und lernen. Ich möchte auch hören, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Ich möchte es auch verstehen, auch wenn ich die Mittel dazu nicht habe. Aber ich als Imam in einer Moschee habe die Möglichkeiten, die Bedingungen zu schaffen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass jeder in meiner Gemeinde was mitbekommt. Und die letzten Worte, die ich habe, ich sage, Bruder, du, der Imam in einer Moschee, du hast eine große Verantwortung. Du hast eine große Verantwortung. Und der Imam, der gerecht ist zu den Leuten, wird eine sehr hohe Position Yawm al-Qiyamah bekommen. Hast du gehört? Und du weißt das. Rasul sallam hat gesagt, Sab'atun yudhulluhum Allahu fi dhulli, yawma la dhulla illa dhullu. Allah subhanahu wa ta'ala wird Yawm al-Qiyamah nach einer Gruppe von Menschen rufen. Er wird sagen, kommt in meinem Schatten. Beschattet euch in meinem Schatten, in meinem Schutz. Wer sind das? Der erste unter ihnen, Bruder, Imamun Adil. Allahu Akbar. Es ist ein gerechter Imam. Imam, der sich um die Angelegenheit seiner Leute kümmert, so dass sie ihn lieben und er sie liebt. Ein Imam, der gerecht ist, er macht nicht Gruppen in der Moschee. Das sind die Leute, die mich unterstützen und das sind die Jugendlichen, die Theater machen in der Moschee und das sind die Kinder, die wir sowieso nicht wollen. Ein gerechter Imam, er ist gerecht zu allen. Er hat das verdient, Yawm al-Qiyamah, dass Allah, der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, ihn ruft und sagt, komm in meinem Schatten. Da wirst du keine Trauer und keine Angst und keine Furcht bekommen. Allahu Akbar. Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Imame heute wach werden und dass sie sich um ihre Leute kümmern, um jeden kümmern. Ein Imam ist jemand, der eine Kamera hat. Er filmt alles, ihm entgeht nichts. Nichts entgeht ihm. Wallah, ich bin heute in die Moschee gekommen, ich habe jemanden gesehen, der war unruhig. Kann es sein, dass er nicht verstanden hat, was wir gesagt haben? Warum haben wir keinen Übersetzer? Warum haben wir nicht jemanden, der sich um ihn kümmert? Er sieht alles, ihm entgeht nichts. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich gebe dir das. Ich gebe dir das. Dieser Hadith hat den Nasa'i überliefert. Wenn jemand heute bei uns krank wird oder jemand seit 3 Wochen nicht in die Moschee gegangen ist, kümmern wir uns um ihn? Fragt irgendjemand, wo er geblieben ist? Fragt keiner. Keiner fragt! Rasul sallallahu alaihi wasallam gab einen Mann, der immer zu ihm gekommen ist in seiner Sitzung mit seinem Kind. Und dieser Hadith ist bei Imam al-Nasa'i. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam sah diese Liebe in den Augen von diesem Mann. Dieser Mann liebte sein Kind. Man hat es ihm angesehen. Er streichelte ihn, küsste ihn, umarmte ihn. Rasul sallallahu alaihi wasallam beobachte immer diesen Mann. 2 Tage ist er nicht in die Moschee gekommen. Allahu Akbar. Er hat das gemerkt, dass dieser Mann, ein Tag, sag mal, vielleicht heute hat er es nicht geschafft. Aber 2 Tage kommt er nicht in die Moschee, obwohl er regelmäßig in die Moschee kommt, ist irgendwas passiert. Schickte Rasul sallallahu alaihi wasallam jemanden, um zu fragen, haben sie gesagt, sein Sohn ist gestorben. Rasul sallallahu alaihi wasallam geht persönlich zu diesem Mann und sagte zu ihm, akzeptierst du es? Wärst du damit zufrieden, wenn du dich geduldest jetzt? Ha? Geduldest. Und Yawm al-Qiyamah kommst du, Allah subhanahu wa ta'ala fragt dich nicht, was du gemacht hast, und er sagt dir, irgendwelche Tür, die du willst, um ins Paradies zu kommen, kannst du machen. Du bist frei. Wähle. Willst du durch Rayyan? Welche Tür willst du haben? Ins Paradies gehen. Aber achte darauf, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gemerkt, dass jemand fehlt. Also geht und kümmert sich um diese Leute. Du als Imam heute, wenn jemand krank ist, sag den Leuten, der Bruder ist krank, sag, dem fehlt das. Heute, wir haben so viele Leute, die sogar krank sind oder vielleicht psychische Probleme haben, Eheprobleme haben. Wer hilft? Wer hilft? Wer kümmert sich um die Leute, wenn nicht der Imam derjenige ist, der diese Zügel in der Hand hat? Fa'insha'Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir in dieser Aufgabe helfen als Imam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dir al-Basira geben, diesen Durchblick und diese besten Worte, wie du die Leute erreichen kannst. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass du das Vorbild bist. Du ein Vorbild bist, zu dem man aufschaut in seinem Verhalten. Er redet und er tut. nicht erredet und tut nicht. Kabura maktan عند Allah, an taqulu ma la taf'alun. Allah macht es zornig, wenn ihr sagt und tut nicht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass gerade aus deiner Moschee, deine Moschee, diese kleine Moschee, wo es nur vielleicht 200 Leute passen, Leute rauskommen, die Allah dienen auf der schönsten Art und Weise, weil du es ihnen beigebracht hast. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك